Nicolas Cloquelot et Ferdinand Luculu sont à l'aéroport, ils m'attendent. Aber ich glaube, der Markt geht erstmal aus, wenn wir jetzt 20 Minuten laufen lassen. Ne? Mhm. Der Markt geht erstmal aus. Wir können es ja nicht 20 Minuten laufen lassen. Wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen da runter. Ja. Ne? Wollen wir jetzt nichts mitschneiden? Ja, ein bisschen. Wir laufen da so ein bisschen rum, nicht? Okay, und dann machen wir es wieder aus. Machen wir es wieder aus. Das ist ja immer dasselbe. Jetzt gehen wir einfach da so ein bisschen runter. Du hörst mich ja jetzt. Du müsstest mich ja jetzt gut hören. Okay, komm, lass mal. Ach so, ja, ja. Und dann müssen wir mal uns erkundigen, damit wir noch ausrufen lassen. Ich glaube, hier ist auch der Meeting Point. Da könnte man einfach dahin bestellen. Das ist ja praktisch vor der Tür. Nicht? Komm, wir gucken noch mal genau auf die Ankunftsdatum. Ja, ja. Verstehst du, was die sagen? Ja, ich habe ein wenig verstanden. Vor allen Dingen. J'ai l'impression qu'ils m'attendent et alors ils demandent ce que je fabrique. Ja, sie warten auch darauf, dass der Ausruf stattfindet. Ja, er wartet 12.05 Uhr, der kommt etwas näher. Ja, wartet noch. Müsste 5 Minuten lang. Das müssten sein, so 40 Minuten. Ja, auf der ersten haben wir ja den, die ist ja fast schon zu Ende. Ne? Wir können ja auch erst nochmal unterbrechen, jetzt sollen wir nicht noch mehr aufhören. Ist jetzt. Ah oui, parce que. J'ai eu l'impression qu'ils demandaient pourquoi je mettais tant de temps à arriver. Moi, je m'étais perdu dans l'aéroport de Francfort. Du hast dich also verirrt in diesem riesen Flughafen von Frankfurt. Oui, moi, je suis habitué aux aéroports de province, de petites villes. Du Paris. Du Paris. Et là, j'étais perdu. Donc, ils devaient être inquiets de ne pas me voir. Alors, j'imagine. Et puis, en même temps, ils disent, je crois, qu'il faudrait garder de la bande magnétique pour quand j'arrive. Ja, ich glaube, das haben sie auch gesagt. So. Und sie wollten auch etwas rumlaufen. Das habe ich auch verstanden. Und du hast dich also in diesem riesen Flughafen verirrt. Du fandest nicht mehr die Gepäckausgabe. Tu as compris ça? Nein, das habe ich jetzt von mir verstanden. Das hast du mir jetzt gerade gesagt. J'avais perdu mes paquets. Nein, du suchtest nach der Gepäckausgabe. Ah oui, la sortie des bagages, ja. Quand ils sortent du trou. Wenn die Gepäckstücke aus dem Loch kommen. Wie viel Uhr ist jetzt? 12.03. Aha, 2 Minuten. Rot ist rechts. Ich kenne das ja von Streipert. Ach so. Rot ist rechts. Hier ist rot rechts. Ja immer. Rot ist rechts. Ja, rot ist rechts. Das ist kein Rot. Das ist rot. Ja. Also das ist ein Rot, ein bisschen timide. Ja, timide. Das ist die Roten sind alle timide. Nein, aber hier ist rot rechts, nicht? Sie haben eine verkehrte Welt. Ja. Bist du zufrieden? Bon. Il a dit bon. Ja, er spricht perfekt Französisch. Ja. Ja. Ja? Er hat doch gesagt, il a dit bon. Einmal in Savoie. Und ja. Pas bon, wie heißt das? Wie heißt ja, jetzt, das ist Lektion 2. Ja. Lektion 2, pas bon. Also Ferdinand hat seine Lektion nicht gelernt. Ich habe diese Hörspiel präpariert. Vorbereitet. Überlegen. Ja. Nur ein bisschen schlafen. Ja. Und sonst denken. Oder legen, ja. Das ist sehr gut für Überlegen. Ich auch. Ich liege immer. Auch wenn ich lese, ich mache immer im Liegen. Ja. Ja, das ist die beste Position. Ja, weil das Blut steigt ins Gehirn. Sie haben ja auch so Landschaftsfilme gemacht, nicht? Oder habe ich gelesen, Paysage über Landschaft. Kos in Südfrankreich. Oder sind das Kompositionen? Die Terminologie Paysage. Landschaft oder Paysage ist eine falsche Terminologie. Ja. Weil die Idee ist kein Paysage. Das ist Realist. Stone. Ja. Und in dieser Realität kann also auch Ort, Gesellschaften und Arbeit und so weiter. Aber das ist keine Landschaft, das ist das Leben. Ja. Ferdinand ist besser. Ferdinand. Also Ferdinand. Und Sie? Ich heiße Nikolaus. Nikolai Ferdinand, sehr gut. Der andere heißt Pierre, Peter. Ja. Und die Musiker, sind die bekannt als Gruppe schon? Ja, aber sehr viel. Ja. Aber speziell in Südfrankreich. Sie wollen nicht in Nordfrankreich fahren. Ja. Also okzitanischer Stolz. Sondern sie wollen wirklich in ihrem Land arbeiten und Musiker. Und sie meinen viel Konzert, viel in okzitanischer Sprache. Nein, nicht Frankreich. Nein. Sie machen klassisch und Jazz, Konzert. Und, aber sie arbeiten mit den Leuten in speziell in. Ja, das ist dans les villages. In den Dörfern? Sie machen viel Konzert in den Dörfern. Ja. Und haben Sie einen Namen, die Gruppe? Nee. Ja, Vivant Quartet. Lebendes Quartett? Oui. Also aber Sie können das erzählen besser als wenn Sie kommen, ja. S'il faut, c'est que... Non, attends, mets-toi là, le dos par là. Bus, mit dem wir rumfahren, so einen Minibus. Und wir müssen wissen, welche Instrumente...